Ich schloss überall ab, als würde das etwas nutzen, und machte im ganzen Haus das Licht an. Dann setzte ich mich in die Küche und zog mein Handy wieder hervor. Da war ein verpasster Anruf von Nathan Rutherford, aber Ellie Bells Anwalt war jetzt nicht so wichtig. Ich rief das aufgenommene Foto auf, es war wegen der zitternden Hand etwas verschwommen, aber die Schatten der Jungs und der Kinderwagen waren eindeutig da. Nur nichts, was die Schatten hätte werfen können, die Straße war leer. Als nächstes ging ich wieder auf Sprachmemos, volle 20 Sekunden lang hörte ich das rhythmisch quietschende Rad des Kinderwagens, ehe es langsam ausklang. Ich überlegte, ob ich Andy Pelly verständigen sollte, ich war mir nach wie vor sicher, dass er die veränderte Position des Kinderwagens in der Garage ebenfalls bemerkt hatte, vor der Abfahrt hatte er mir noch seine Karte überreicht. Ich könnte ihm das Foto und die Audiodatei mailen, aber er würde beides nicht ernst nehmen. Selbst wenn er es anhand des Fotos besser wüsste, würde er behaupten, dass die Schatten von den Palmetto-Palmen kämen. Das gleiche mit dem quietschenden Rad. Für ihn hätte ich das alles nur inszeniert. Vielleicht würde er das nicht aussprechen, aber denken würde er es auf jeden Fall. Er war eben ein Cop, kein Geisterjäger. Aber irgendwie war das auch egal. Wenigstens hatte ich jetzt für mich einen echten Beweis. Zwar hatte ich schon vorher gewusst, dass die Geschehnisse real waren, aber nun war auch der Restzweifel beseitigt, das alles hätte sich doch nur in meinem Kopf abgespielt. Ich saß noch eine ganze Weile am Küchentisch und hatte die Hände zum Nachdenken an die Schläfen gepresst. Nur das übliche Herzrasen, die alte Pumpe will nicht mehr so richtig. Das hatte Ellie auf meine Frage geantwortet, ob mit ihr alles in Ordnung sei. Was, wenn es da in Wahrheit schon viel schlechter um sie stand, als sie zugeben wollte, wenn sie wusste, dass es mit ihr bald zu Ende ginge, dass sich hinter den Arrhythmien eine ausgewachsene Herzinsuffizienz verbarg, oder dass sie Krebs hatte oder einen Hirntumor, der einem Todesurteil gleichkam? Angenommen, sie hätte sich zwar mit dem eigenen Tod abgefunden, aber nicht mit dem ihrer Jungs. Die beiden waren immerhin schon einmal gestorben, bevor sie zurückkehrten, oder... hatte Ellie sie zurückgeholt? Und dann mal angenommen, dass ich ihr eines Tages über den Weg laufe, sagte ich laut. Manchmal war es einfach zu offensichtlich. Ich rief Nathan Rutherford an, stellte mich kurz vor und erklärte rundheraus, dass ich keinerlei Interesse am Erbe von Ellie Bell hätte. Rutherfords Auflachen klang weniger überrascht als zynisch. »Egal wie, Sie sind nun einmal der Erbe, Mr. Trenton.« »Das ist lächerlich. Ermitteln Sie Ihre nächsten Angehörigen.« »Sie selbst hat erklärt, keine zu haben, und dass sie nach dem Tod ihres Ehemanns und ihrer beiden kleinen Jays, wie sie sie nannte, der letzte Zweig an ihrem Stammbaum sei. Das ist übrigens auch der einzige Grund für die Gültigkeit dieses mängelbehafteten Dokuments.« Gleichwohl ist das nachgelassene Vermögen nicht unbeträchtlich. Es bewegt sich nach meiner Schätzung im einen, wenn nicht gar zweistelligen Millionenbereich. Sie war offenbar sehr von Ihnen eingenommen, Sir. Nein, dachte ich, sie hat mich geradezu vereinnahmt, und ich will mich nicht auf diese Weise vereinnahmen lassen. »Trotzdem, Mr. Rutherford, Ihr Tod hat mich in eine äußerst missliche Lage gebracht. Ich war als Erster bei Ihrer Leiche, und je nachdem, wie die Autopsie ausgeht, stehe ich als jemand da, der ein klares Mordmotiv hat. Das verstehen Sie doch, oder?« »Hatten Sie denn Grund zu der Annahme, dass Sie zum Kreis der Erbberechtigten zählen konnten? Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie vor Ihrem Tod Kenntnis von Ihrem letzten Willen hatten?« »Nein, aber laut Deputy Pelly war der Umschlag nicht versiegelt gewesen.« Die Staatsanwaltschaft könnte das so interpretieren, dass ich diese Kenntnis hatte. Kommt Zeit, kommt Rat, sagte Rutherford, ein Satz, der so ziemlich gar nichts bedeutete und nur der Beruhigung gestresster Mandanten diente. Mandanten mit Geld, wohlgemerkt, zu denen ich nun offenbar zählte, seit man sich zu meiner Altersvorsorge ein Millionenerbe hinzudenken musste. Sofern niemand das Testament anficht und das Nachlassgericht erwartungsgemäß entscheidet, können Sie frei über alles verfügen. Verkaufen Sie das Haus oder spenden Sie das Geld meinetwegen an gemeinnützige Organisationen. Er sagte zwar nicht, dass Letzteres ganz schön dämlich wäre, aber sein Ton deutete es an. Ich hatte genug gehört und blockte ihn kurzerhand ab, als er mir noch den weiteren Ablauf mit all seinen verschlungenen juristischen Tücken erläutern wollte. Mich erwarteten ganz andere verschlungene Tücken. Draußen war es dunkel, und das machte mir Angst. Ich dankte ihm für seine Bemühungen und beendete das Gespräch.